unüberschaubar. Hallo Peter. Hallo. Jean, willkommen in meinem Kinderzimmer. In meinem Badezimmer, Entschuldigung. In deinem Badezimmer. Wir sitzen hier in deiner Wanne. Und es ist ein bisschen eng. Ja, und vielleicht sollten wir ein bisschen weniger plätschern. Ich glaube, das stört im Hintergrund so. Ja, hör mal auf. Ja, Schaumbad Podcast. Die erste Folge, die vielleicht nie veröffentlicht wird. Wahrscheinlich nie veröffentlicht wird. Weil ich auch gar nicht weiß, wann wir auf die Idee kamen, den Schaumbad Podcast zu machen. Ja, ist ja sehr spontan alles passiert. Das ist, vor 6 Monaten oder so haben wir das letzte Mal drüber geredet. Dass wir das im Oktober aufnehmen wollen. Das ist November. Ja. Oder Yes-Vember. Yes-Vember. Lässt sich auch ein Bart wachsen? Ich hab's versucht, tatsächlich, diese Woche. Echt? Sehe ich, ja. Heute Morgen habe ich mich rasiert. Okay. Aber eine Woche habe ich es wachsen lassen. Oh. Ich stand bestimmt 60 cm vom Spiegel weg. Es war immer noch ein bisschen Schatten da. Geil. Ja, Podcast. Was macht man so? Ja, das erste Mal für uns. Ja, die sitzen ja auch meistens nur rum. Ich bin sehr, sehr aufgeregt. Ich habe ja so ein paar Rubriken vorbereitet, aber ich würde sagen, die machen wir später. Und die Möglichkeit besteht ja auch immer, wenn wir Rubriken uns jetzt so ausdenken, dann machen wir uns einfach nur einen fetzigen Jingle. Weil ich finde, das macht einen Podcast auch irgendwie so lebenswert. Wer soll die machen? Die macht ein Bekannter von mir, der spielt in der Band. Oder irgendjemand aus der Redaktion. Ja, Redaktion wäre auch möglich. Ich würde sagen, wir machen einfach, bis die Finger schrumpelig sind, oder? Mindestens. Okay. Ich schau mal kurz, weil ich mir so... Ich habe lange nicht mehr gebadet. Ja, irgendwie in der Wanne ist halt schön. Es gab das letzte Mal, es war bestimmt richtig in der Wanne, bestimmt 10 Jahre her. 10 Jahre? Mindestens. Ja, ich habe es nochmal schön, nochmal zu baden. Hier im Stuttgarter Westen, im Tonstudio. Ja, das ist eine ziemliche Sauerei, das Putzen nachher. Und ich glaube, Hintergrundgeräusche haben wir auch genug, weil der Tonstudiobesitzer, der Frederik, immer so heizt, aber das läuft schon. Den Tropfen Wasser an können wir aber ausmachen. Ja, dreh mal zu, das kostet ja alles Wasser. Du, bevor wir uns hingesetzt haben und gesagt haben, wir drücken die Aufnahme für unseren mega spannenden Podcast, hast du nach dem Podcast UFO, das ist eigentlich ein super Einstieg in Podcast, direkt über einen Podcast zu reden. Das Schaumbad UFO. Das Schaumbad UFO. Das Podcast UFO. Drüber geredet, weil du bist großer Fan. Ich bin sehr großer Fan. Ja. Ich habe das mir angehört und fand es sehr witzig. Ja. Ich finde Florentin Will ja auch lustig. Ja, Dicke sind immer lustig. Zum Glück ist er ja wieder dick. Ja, Gott sei Dank. Seit ein paar Wochen ist er wieder fett. Aber ich finde manche Folgen echt zäh, irgendwie, wenn sie über die Schulzeit reden. Ich meine, dann merkt man, dass die Typen irgendwie so 20 sind und gerade aus dem Physikunterricht kommen. Die sind auch erst seit 3 Jahren aus der Schule. Ja, aber... Wir sind ja schon Mitte irgendwas. Mitte irgendwas. Mitte 45 bin ich. Mitte 45? Ja. Ich bin Ende 19. Deshalb habe ich noch keinen Bartwuchs. Und deswegen findest du, glaube ich, auch der Podcast-UFO ein bisschen zugänglicher als ich. Ja, weil ich 24 Jahre jünger bin. 24 Jahre jünger als. Ja. Nee, mein Problem damit ist, dass die immer so reden wie so YouTube-Typen. So. YouTube-Typen. Immer diese übertriebene Sprache. Der Teaching zum Beispiel, der redet eigentlich immer so wie so diese 1080 Nerdscope, dieser Typ mit der Mütze und den Augenringen, der auch mal die Merkel interviewt hat, ich weiß nicht, wie er heißt. Ach, der Typ. Le Floyd, genau. Und der redet nämlich auch immer so übertrieben. Ja, der kann ja gut sprechen. Sagt, ja, aber... immer so ein Norma. Ja, aber das diese so als würde man jetzt voll den guten Film schauen, so reden die immer. Das stört mich auch ein bisschen beim Podcast-UFO. Also Florentin Will hat so dieses Lakonische in der Stimme, aber... Ja, wir sind halt noch real. Wir reden mit komischen Dialektfärbungen. Ja. Mit Rotze in der Nase. Mit Rotze in der Nase. Peter war krank. Da fällt mir... Ich habe heute mal googeln wollen, wie Rotze medizinisch wirklich heißt. Das heißt einfach Nasensekret. Nasensekret. Und wenn man die im Mund hat? Das ist im ganzen Kopf. Und im Hals? Wahrscheinlich auch Nasensekret. Ja. Ich weiß es nicht. Aber dann bin ich drauf gekommen, was heißt eigentlich Popel? Ich habe nichts gefunden. Ich habe bestimmt 4 Minuten gegoogelt. Ach cool, dann haben wir erst... Es gibt kein Wort für Popel. Falls wir könnten eins erfinden. Oh ja, oder wir machen eine Challenge. Eine Popel-Challenge. Ja, an unsere Community da draußen. Die Community. Schickt uns unter dem Hashtag Popel die besten Vorschläge für den Namen. Für den medizinischen Begriff für Popel. Genau. Weil wir werden wahrscheinlich auch so, also wenn wir diesen Podcast tatsächlich jemals hochladen werden, tatsächlich eine Facebook-Seite dann auch machen, weil dann kann man voll öffentlich gehen. So. Und genau. Da verraten wir natürlich auch viel aus unserem Privatleben dann auf der Facebook-Seite. So. Fotos aus der Badewanne. Genau. Gibt schon ein paar. So in der Vorbereitung haben wir ein paar schon geschossen. Ja. Auch natürlich alles ein paar schöne mit dabei. Alles gut, alles professionell. Ja, ich habe nochmal kurz, um auf den Popel zurückzukommen. Also deshalb brauchen wir unbedingt einen Begriff dafür. Rotze, Doppelpunkt Nasensekret, habe ich mir notiert. Und Popel, Doppelpunkt angetrocknetes und verknumptes Nasensekret, in Klammern Borke. Borke, aber Borke, dann wäre schon... Ja, aber das war... Obwohl, das Borke, Internet war sich nicht einig, ob das wirklich ein Begriff für Popel ist. Und Borke klingt auch eher so wie die Rinde von der Birke, irgendwie. Also ja, die allgemein Borke. Ich meine, Birke hat ja auch besondere Rinde irgendwie, die ist ja weiß und schwarz. Und deswegen hat die halt eine eigene Rinde, die Borke heißt. Nee, Borke ist tatsächlich der echte Begriff für Rinde. Ja, stimmt, der Borkenkäfer. Ja, Borke heißt Baumrinde. Aber besonders aus dem Bereich der Birken. Halt. Also Birken haben besonders schöne Borken. Daher, also genau, jetzt habe ich genau, ich hab genau falsch rum erzählt eigentlich. Ich glaube auch, ja. Also irgendwann stand mal jemand vor der Birke und hat gedacht, Mensch, die hat aber... Wie nennen wir die Rinde? Eine schöne Rinde, nennen wir die doch einfach Borke. Und dann hat sich da halt langsam... Also weil der Borkenkäfer ja auch immer populärer wurde, durchgesetzt. Aber was hat das mit Popel zu tun? Gar nichts. Okay. Aber ich habe auch eh die Befürchtung, wenn man da versuchen würde, für einen Popel so einen medizinischen Begriff, den wahrscheinlich gibt, oder irgend so eine Fachbezeichnung zu etablieren. Nee, gibt's nicht. Dann wäre es genauso wie Lipton oder so, hat doch mal so einen Wettbewerb gemacht. Ja, das war Sit. Sit. Ja, das war kein Nesquik mehr. War das. Ja. Nesquik. Nesquik. Aber die machen doch gar keine, die machen doch nur Kakao. Ja, aber die macht auch Sit. Kakao. Ja, aber wenn du jetzt so richtig durstig bist und so richtig Sitz sein willst, dann denkst du doch nicht, Mensch, jetzt gehe ich mal in den Kühlschrank rum. Ja, von Kakao ist mir eher satt. Als stimmt. Eben. Und auch allein der Aufwand, du kommst vom Joggen, du joggst ja manchmal, du bist ja eher der Sportliche. Ja, total. Deshalb habe ich auch so eine drahtige Erscheinung. Ich bin so ein drahtiger, kerniger Typ. Ist auch ganz schwer für mich jetzt, wenn wir diesen Podcast aufnehmen. Ich schaue eigentlich immer an Peter vorbei. Ja, weil ich so schmal bin. Ja. Drahtig. Also das ist wirklich so, als würde man mit dem Schatten reden, wenn er sich falsch dreht. Also dann sieht man einfach nur noch so eine Kontur irgendwie. Ja, ich muss auch immer aufpassen bei Gullis. Das ist gleich Reinfall. Und jetzt überleg, du kommst vom Joggen, bist ein Gullis ausgewichen. Ja. In Stuttgart-Heumaden. Heumaden? Naja, Botnang. Botnang. Bist in Stuttgart-Botnang allen Gullidecken ausgewichen. Kommst nach Hause, hast so richtig Durst und willst richtig Sitt werden. Dann gehst du in den Kühlschrank, schaust, ob die Milch noch frisch ist, schüttest die ein, nimmst die Nesquik-Packung aus dem Schrank, überlegst, wie viele Löffel du jetzt von dem Nesquik in der Milch haben willst, rührst und trinkst dann, um richtig Sitt zu werden, nach dem Joggen. Nee, das ist irgendwie ein Hunger, ja. Ja. Nee, mach ich nicht. Nee, siehst du? Mach ich nicht. Also vielleicht hat einfach der falsche Konzern... Wahrscheinlich, ja. Ist Nesquik ein eigener Konzern? Ja, wahrscheinlich gehören die zu einem der großen irgendwie. Zu Nutella. Nutella. Und die gehören ja zu Ferrero und Ferrero gehört wahrscheinlich zu McDonald's will Nutella-Burger rausbringen, habe ich heute gesehen im Internet. Und die Frikadelle besteht aus Nutella, oder? Ja, so Nutella-Ball. Ja, vorhin sich so zum Frühstück, oder? Könnt ihr ja mal googeln. Anstatt den Gäste. Egg McMuffin... Ich habe keine Nutella Ahnung. Nutella McMuffin. Tierde Nutella Pampe, irgend sowas. Bist du ein Nutella-Fan? Nee. Ich auch nicht. Allgemein süß auf Brot, nee, da gehört Salami drauf. Ich habe mal eine Doku über adipöse Kinder gesehen. Die haben sich die Nutella mal in die Mikrowelle gestellt, damit die weicher ist, damit man die noch besser löffeln kann. Ah. So pur. Ja. War eigentlich ganz cool. Ich hoffe, die haben diese Alufolie oben weggemacht. Sonst ich weiß nicht, ob die während der Mikro... Nee, die haben die abgemacht, ja. Okay. So ein adipöses Kind ist da ja auch fit, wenn du Nahrung geschaffen hast. In solchen Sachen. In der gleichen Doku war auch ein, so ein dickes Kind. Da hat die Mutter immer die Süßigkeiten nachts weggeschlossen und dann hat das Kind immer nachts, weil es ja zu laut in der Küche gewesen wäre, anstatt die Pizza im Ofen zu machen, einfach mit ins Bett genommen und so unter sich aufgetaut und dann so eine aufgetaute, lapprige TKP gegessen. Im Ernst? Ja. Geil. Riesenproblem, weil die Salami-Pizzen dann auch weggeschlossen werden mussten, weil Geil. Das Kind sich immer mit seinem fetten Körper über diese Pizza gerollt hat. Also menschlicher Backofen sozusagen. Wie lang musste der? Wie lange brauchen wir? Das haben sie nicht erzählt. Die Mutter hat es eigentlich auch nur am nächsten Tag erzählt. Ich hätte ja gerne mal gesehen, wie so Pizza geht. Ja, das ist immer wieder mein Thema, dass dicke Leute lustig sind. Dicke Leute sind lustig und deswegen sollte Florentin... Wir als schlanke Leute können uns auch über dicke Leute lustig machen. Wir als Striche in der Landschaft, ich mache auch viel Sport. Mhm. Treppensteigen. Treppensteigen, Steffele. Joggen. Steffele. Also, was wir Stuttgarter so machen. Ja. Ja. Wenn ich so durch Stuttgart flaniere, dann nehme ich auch extra mal ein Steffle mehr mit als so. Ja. Naja. Ja. Ja. Aber du bist auch so wie Olli Schulz im Podcast, gell? Du machst immer irgendwelche Rauchgeräusche dann. Ja, das ist so ein YouTube-File, das spiele ich immer ab. Ah, okay. Cool. Aber man könnte noch mal ein bisschen Wasser reinlassen, oder? Ja, sozusagen kalt. So. Wasser rein. Und ich glaube, wenn wir ein bisschen Wasser reingelassen haben, würde ich, glaube ich, mal meine Rubrik machen, auf die ich mich die ganze Zeit schon freue, weil ja die interaktivste Rubrik ist, Abfrage bei Patze. Abfrage bei Patze. Ja, können wir eigentlich machen. Ja. Abfrage bei Patze. Das Schöne ist nämlich auch, dass nichts mit Patze wirklich abgesprochen, außer dass wir ihn mal auf einer Party vorgewarnt haben. Geht wahrscheinlich eh nicht an. Dieser Anruf kommen könnte. Aber Patze schreibt gerade tatsächlich seine Masterarbeit. Und deswegen lohnt sich ja auch, wenn wir so eine Podcast-Folge einmal im halben Jahr machen, einfach mal die Abfrage bei Patze, weil ich vermute mal, Patze wird noch einige Jahre an seiner Masterarbeit schreiben. Deswegen nehme ich jetzt einfach mal mein Handy und wähle Patzes Nummer. Der geht eh nicht ran. Heute ist Freitagabend, 8:30. Wir gehen da ins Telefon. Ja, wahrscheinlich alle. Weil da waren alle sehnsüchtig auf einen Anruf. Oh, ich hab Patzes Nummer gar nicht. Ich sag's dir, 0-1. Nee, Moment, ich hab sie doch eigentlich. Was ist denn da los? Der hat eine neue mal gekriegt. Ja, da dachten alle, er hat ein Smartphone. Genau, und seitdem bin ich, glaube ich, irritiert, aber ich schau mal kurz. Patz ist der einzige Mensch ohne Smartphone, den wir kennen. Ah, ich hab sie. Auf der Welt. Ich hab sie, weil da müssen wir sie auch nicht laut sagen. Anrufen. Machen wir mal einen Lautsprecher. Oh, ist das aufregend. Ja. Hoffentlich hört man das auch. Bestimmt. Ach, ich geh eh nicht ran. Ja, hoffentlich ruft er dann wenigstens zurück. Wenn er bei dir nicht dran geht, gehe ich an. Ihr Gesprächspartner ist zurzeit leider nicht erreichbar. Bitte hinterlassen Sie eine Nachricht nach dem Signalton. Hallo, Patze. Könntest du mich mal schnell zurückrufen? Ich habe eine Reifenpanne. Abfrage bei Patze ist eine super. Perfekt neu. Jetzt machen wir, wie nehmen wir das, den Abbinder oder wie sagen Radiomenschen oder so? Radiomenschen, weiß ich nicht. Ja. Sind wir gleich wieder da. Außerdem wissen wir dann, wie lange wir jetzt schon quasseln. Alles super. Also, bis bald. Gleich. Dann kann ich alle zurück begrüßen zu unserem medizinische Begriffe Podcast. Weißt du, was Kacken richtig heißt? Stuhlgang. Nee, es gibt noch einen cooleren medizinischen Begriff. Wacht mal. Ich weiß ja mal, das Ergebnis. Defekieren. Defekieren, weil Fezis sagt man zu dem Ergebnis des Kackens. Fezis, ja. Fezis oder Fezies. Fezies, echt? Fezies. Fäkalien. Ja, aber du kannst auch Fezis sagen. Fezis, das glaube ich nicht. Doch. Glaube ich nicht. Fezis. Glaube ich nicht. Fezis. Auf jeden Fall ist defekieren. Und ich hatte es total erstaunt, als ich, nicht lang her, ein halbes Jahr vielleicht, saß ich auf Toilette und dachte, hatte zum Glück mein Telefon dabei. Defekieren. Und dann habe ich es mal gegoogelt. Und dann, das ist geil, wenn du bei Wikipedia so Begriffe eingibst wie Rotze oder Kacken, dann kommt da Weiterleitung zum ordentlichen. Defekieren. Zu defekieren. Defekieren. Und ich wusste, dass. Wie alt bin ich? Ende 20? Du bist ja 19 gerade. Ja, gerade habe ich gemacht, die ganzen Osterferien gelernt. Aber jetzt bin ich 29 und habe das vorher nicht gewusst. Defikieren, nee, 28,5 Jahre. Ja. Defikieren klingt auch tatsächlich edel, so als würde man Wein servieren. Darf ich ihm hier diesen roten defikieren? Nee, bitte. Man muss den aufmachen, dass er ein bisschen defikieren kann. Defikieren und. Dekantieren. Defikieren. Defikieren, ja. Defikieren. Ich bin kein großer Weinfan, deswegen. Du trinkst ja gerne mal ein Prosecco. Ah, ich trinke auch gerne Rotwein in letzter Zeit. Ja, echt? Aber nur in den Wintermonaten. In den Monaten mit R. Also September, Oktober. Also Mai, Juni, Juli, August nicht. Also immer dann, wenn man Muscheln isst, trinkst du auch Wein. Nee, du. Nee, Muscheln, da trinkt man Weißwein dazu. Ah. Weil Fische und Weißwein. Man sagt doch auch immer nur im Monat mit R Muscheln essen. Also, das hat man früher gesagt, jedenfalls. Ja, hat man das bei euch in Düsseldorf gesagt. Düsseldorf, ja. Düsseldorfer Großraum. Als ich damals auf der Kö Muscheln essen war. Auf der Kö? Auf der Kö. Ach, das ist so eine Straße. Das ist eigentlich Königsstraße. Das heißt auch Königsstraße, ja. Ah, okay. Ich versuche ja auch mal in Stuttgart noch durchzusetzen, wie die Königsstraße auch Kö nennen. Okay. Weil da sind nur so Luxusläden in Düsseldorf auf der Kö. Okay. Und dann kommt mal so eine Pelzmantel-Tussi hier so nach Stuttgart und denkt sich, oh, da gehe ich auch mal auf die Kö, wenn wir unsere Königsstraße haben. Dann sind da nur H&M's Scheiße. H&M. Und Primark will ja auch umziehen aus diesem Einkaufspalast zur Kö. In den alten Karstadt, habe ich gehört. Stimmt das? Ja, gerüchteweise. Alles Stuttgart-Talk. Also gerade unsere Stuttgarter Zuhörer, die 2000, freuen sich natürlich dafür. Ja, ein bisschen Fanservice für euch hier. Also der Primark. Primark, genau. Mit. Aber man sagt ja auch Woolworth. Zum Beispiel haben wir früher gesagt, ich gehe noch zu Woolworth. Ah, Woolworth, ja. Deswegen geht man in Primark. Genauso. Nee, Primark. Primark, genau. Einer bei der Arbeit gesagt, bei Primark, die haben tolle Sachen. Tolle hat er echt Sachen. Gesagt, hat er auch ernst gemeint. Siehst du? Der hat auch 4 oder 5 Kinder. Und die kaufen alle bei Primark. Ja, wenn man so viele Kinder hat, muss man zu Primark. Zu Primark, ja. Ja, früher ist man da noch, hat man seine alten Klamotten noch eingetuppert. Tupperware ist ja auch so. Tupper. Tupperware, viele Leute denken, glaube ich, auch, dass Philips Fernseher halt einfach von einer deutschen Firma ist. Von Philips. Philips, also Philipp. Deutschen. Ach so, weil Philipp ein deutscher Name. Philipp baut halt einfach die Fernseher zum Beispiel. Also, aber früher, der hat in der Garage angefangen, ähnlich wie Steve Jobs zum Beispiel. Und Philipp. Hat da halt einfach Fernseher zusammengeschraubt, der Philipp. Philipp aus Bottrop. Und er hat dann Röhrenfernseher und jetzt macht er auch Flache. Also, Flache, ja. Ja, aber macht alles ein Typ, der Philipp. Ja. Wahnsinn. Hab ich gedacht, ich wieder was gelernt. Das ist schon gelohnt, der ganze Abend. Wir waren bei Primark. Im Milaneo und die ziehen jetzt in die Innenstadt. Und damit hat sich wieder bewahrheitet, dass man eigentlich Einkaufspaläste in Städten wenig Sinn machen, weil die Städte ja an sich schon also Fußgängerzonen haben. Ja, ist der. Läuft's da nicht in diesem Milaneo? Ich war da noch nie. Gerber nennt man ja Sterber. Ja, das habe ich mitgekriegt. Aber und ich war in keinem der beiden, deswegen kann ich da noch nicht. Gerber war ich mal. Aber da gibt's einen Olivenölladen. Oh. Im Königsbau soll jetzt so ein Craft-Bierladen aufgemacht haben, wenn man fancy trinken will und kein Büchsenbier trinken will. Ja. Ich habe gerade ein Büchsenbier übrigens. Ich ein Flaschenbier. Ich habe jetzt einen Mitbewohner mit Auto, der kauft immer Flaschenbier. Ja. Seitdem muss ich seit Monaten kein Bier mehr selber kaufen, weil das immer mein neuer Mitbewohner macht. Das ist ein sehr guter Luxus. Automobilbesitzer in seinem... Ja. Umkreis zu haben, ist Luxus. Ja. Ich hatte bis heute Abend Auto, bis ich diese Reifenpanne hatte. Jetzt steht mein Auto irgendwo in Botnang. In Botnang und wird wahrscheinlich jetzt schon besprayt, weil Botnang ein hartes Pflaster. So. Also wenn ihr mal nach Stuttgart reist, und wir haben ja deutschlandweit Zuhörer, niemals Fuß nach Botnang setzen. Also da kann man joggen, ja, da muss aber schnell sein. Also ja, man muss schnell joggen. 10 km/h. Mindestens. Also der Botnanger an sich klaut gerne Schuhe von Joggern, wenn sie langsamer als 10 km/h werden. Aber meine sind so hässlich, meine Schuhe, die glauben mir keiner. Ja, die habe ich mal gesehen. Ich, ich würde sie dir gerne mal zeigen. Das sind so Neon. Ich kann ja ein Foto mal machen. Genau, also wenn ihr uns, mich nerven auch gerade bei Facebook immer diese Abstimmung. Gib ein Herz dafür, wenn du Liebe hast. Und nee, diese Abstimmung. Ja, man kann nicht nur noch liken, sondern auch Herzen und genau, Smileys. Genau, wenn dann so Konzerne immer so ihre Likes damit generieren, dass sie sagen, Herz für Reifen mit Winterprofil und Daumen hoch für Reifen mit Sommerprofil zum Beispiel. Und dann werden die Leute dazu gezwungen, ein Like oder ein Herz zu geben, wenn sie abstimmen wollen. Das, da laufen nämlich gerade, ich habe eben um Handy geguckt, als du kurz aus der Wanne gestiegen bist, dich abgetrocknet hast, auf die Toilette gegangen bist, wieder zurückgekommen bist. Niemals in das Wasser machen. Ja, das ist auch sehr nett. Gerade wenn wir hier zu zweit sitzen, ist so ein Planscher. Jedenfalls habe ich da geschaut und da war zum Beispiel die Abstimmung, ob Grey's Anatomy oder Scrubs die bessere Fernsehserie ist von irgendeiner Movie-Seite. Nur damit jeder und funktioniert ja scheinbar. Oh, ist ja eine ganz schwere Frage. Ja, super schwer. Boah, also da will ich mich nicht festlegen heute. Muss drüber nachdenken. Ich hätte ja eine schnelle Antwort, aber. Ja. Aber die ist zu lame wahrscheinlich. Ja, die ist lame, weil das einfach ein erzählter Witz aus Scrubs ist. Weil, ach komm, jetzt hau raus, komm, jetzt sind wir unter uns. Ja, sag keiner mit. Nee, das ist halt einfach. Also die erste Staffel Scrubs und die erste Staffel Grey's Anatomy haben eigentlich die gleichen Themen, nur dass bei Grey's Anatomy immer mit dieser Tränendrüsennummer und diese Grey immer so mit so, die sieht ja eh immer so aus, als wäre sie gestern verprügelt worden und hätte heute sich den kleinen Zeh angestoßen irgendwie. Ja. Und führt immer diese melancholischen Monologe. Jedenfalls sagt JD, also die Staffeln sind identisch von den Themen her, von den Krankheiten her, was die Leute so haben in der ersten Staffel. Also da, man erkennt die Scrubs-Folgen, die offensichtlich früher da waren und auch wirklich früher da waren, erkennt man da irgendwie wieder, nur dass es halt ernst aufgearbeitet wurde. Okay. Und JD sagt in der 6. oder 7. Staffel nämlich irgendwann so, dass er müde ist zu Turk und dann sagt Turk, warum denn? Und dann sagt JD, ich habe gestern Grey's Anatomy geguckt. Das ist so, als würden sie unser Leben beobachten und dann verfilmen. Und finde ich eigentlich einen sehr guten Seitenhieb. Okay, das habe ich gar nicht mitgekriegt. Ja. Und zeitgleich lobt er halt die, also offensichtlich lobt er die Serie, aber in Wirklichkeit ist ein Seitenhieb. Nicht schlecht. Also ein versteckter Seitenhieb sozusagen. Weil das sind eigentlich lobt er ja die Serie. Das sind Hammer-Autoren einfach. Ja. Scrubs. Das Scrubs, ja. Jo, jetzt haben wir uns, glaube ich, festgelegt, was besser ist. Scrubs. Nee, du bist Anatomy. Noch offen. Also nee, Scrubs, ey, das kann man zwischen den Zeilen lesen. Also das Scrubs ein bisschen, ich mach grad mit meinen Fingern so. Klein, ein bisschen klein besser. Ding, ja. Ich kenne auch wenige Leute, die. Nee, doch, ich kenne zu viele Leute, die Grey's Anatomy besser finden. Und das ist tatsächlich nochmal genderabhängig. Gibt tatsächlich auch. Oh, bist du da jetzt echt rein? Nee, ich möchte nicht in die Genderkerbe rein. Ich möchte nicht in die Genderkerbe rein. Aber die Genderkerbe wird ja dadurch vorgegeben, dass Scrubs einen Hauptdarsteller hat und Grey's Anatomy eine Hauptdarstellerin. Damit ist die Bezugsperson natürlich die primäre Bezugsperson ja erstmal gegendert. Und deswegen ist meine Aussage auch legitim. Ja, ich muss sagen, ich habe noch nie, nicht mal jemals eine Folge Grey's Anatomy gesehen. Ja. Nicht mal eine ganz. Ja, ich glaube auch, gucken eigentlich nur Männer, die alte geil finden. Ich fand die echt hot. Wann kam das raus? Vor 10 Jahren? Siehst du? Ich fand die hot. Und ich fand dieses Intro-Lied auch geil. Und ich hatte es damals in meiner Winamp-Playlist. Ah. Weil man damals noch Winamp hatte. Ich kenne dieses Intro. Ich fand das geil. Und dann hatte ich Kumpels da und dann kamen nur so komische Serien-Intro-Lieder. Ja. Dann habe ich angeguckt, Peter, hörst du das so an zu Hause? Freiwillig? Ich hatte war mir ziemlich peinlich. Aber ist mir immer noch peinlich. Ja. Aber du erzählst es. Ja. Man muss dazu stehen. Wie, ich habe ja komplett OC California geguckt, hauptsächlich wegen der Musik. Ja, also nur mal wegen dem Vorspann. Girls. Nee, ich fand tatsächlich keins der Girls hot. Also, hab ich auch nie eine Folge gesehen von. War doch nix. Also die eine war mir zu klein und die andere zu dünn. Also gibt dir nur eine wahnsinnig nah an der bulimie-schrappende Hauptdarstellerin. Und ich hab die gar nicht mehr im Kopf. Nee, eine kleine, kleine und eine war dünne. Schwarzhaarig, die andere blond. Ja, ja, ja. Ich glaube, diese Blonde hieß, weil die tatsächlich sehr viele gut fanden, irgendwie Micha Barton oder so. Okay. Und die war tatsächlich gesundheitlich bedenklich dünn, finde ich. Ja, so wie ich. So wie du. Ja. Aber ich glaube, bei ihr nicht vom Joggen, sondern vom Essen raus, Joggen, die... Breakfast Return. Wie ist der medizinische Begriff für Kotz? Es war... Oh, ich habe... Den müsste ich eigentlich wissen. Das ist ganz einfach. Das ist nämlich nicht übergeben. Es gibt noch einen cooleren. Nämlich... Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Fällt mir nächstes Mal ein. Kübeln. Deküfilieren. Wahrscheinlich. Ja, ex... Ja, kotzen. Ja, kotzen ist okay, jetzt reicht. Man braucht ja nicht für jeden Scheiß einen medizinischen Begriff. Nee, eigentlich braucht man für nichts einen medizinischen Begriff, ja. So in der Alltagssprache. Ja, also muss und selbst nicht immer lateinischen Scheiß für... Und selbst wenn du in ein Krankenhaus gehst und du gehst zum Arzt und sagst, also dann muss er ja nicht sagen, ich kotze die ganze Nacht durch, sondern dann kannst du ja auch einfach sagen, ich habe mich die ganze Nacht übergeben. Oder wie der Schwabe auch gerne mal sagt, ich musste spucken. Ja, furchtbar. Ja, aber ich musste die ganze Nacht spucken. Damit weiß der Arzt ja auch Bescheid. Als ich das, als Kind, das erste, ich bin ja im Schwäbischen aufgewachsen, ja. Als ich das erste Mal, ich musste spucken die ganze Nacht, dachte ich, hä, was? Das ist ja voll eklig. Also, wo ist da das Problem? Und warum muss man das? Oh, ich muss spucken. Ich habe das nicht verstanden. Ich bin ja in einem schwäbischen, in einem hochdeutschen Haushalt im sehr schwäbischen Raum aufgewachsen. Und erst im Kindergarten habe ich dann diese ganzen, oder in der Grundschule, ja. Diese ganzen schwäbischen Wörter gelernt für Kotzen, Spucken für Kotzen oder Feschbar für Abendessen und so Kram. Ja. Spucken. Oder Wecken habe ich auch erst spät gelernt. Wegge. Das hieß bei uns Brötchen. Brötchen. Sonntags gibt es Brötchen. Es gibt Brote und Brötchen. Du hast eine sehr gute Sprache, Peter. Danke, danke. Ich brauche ein Bier irgendwie, aber ich will ich hier nicht allein sitzen lassen. Ich nee, das Lust. Ist auch doof, dann muss ich vor mich hinprabbeln. Wir könnten vielleicht, machen wir jetzt unsere Wir können Rubrik. Nicht schon wieder Pause machen. Nee, unsere Pause wäre zu früh, glaube ich. Ja, aber ich habe so unglaubliches Verlangen nach Bier, weil ich so dünn bin. Aber weißt du, was perfekt ist? Wir müssen gar keine Pause machen, sondern... Wir machen einfach jetzt die Rubrik, die ich vorbereitet habe, so wie Sascha Lobo. Oh. Und dann können wir nämlich jetzt diesen, also Abbinder ist glaube ich erst am Ende, diesen Teaser. Einspieler für unsere Rubrik, so wie Sascha Lobo laufen lassen. Wir machen eigentlich eine Pause, aber ihr merkt ja gar nicht, weil ja dieser Einspieler läuft. Sascha Lobo. Sascha Lobo, unsere Rubrik wie Sascha Lobo. Okay. Ich bin gespannt. Was hast du dir überlegt? Ja, ich weiß darüber nichts. Ich habe immer einen Lachreflex, wenn ich an Sascha Lobo denke. Okay. Ja. Also ich weiß nur, das ist so ein Mann mit rotem Irokesen. Genau, und deswegen finde ich ihn lustig. Das ist alles, was ich über ihn weiß. Ja, deswegen finde ich ihn, also erklär mich auf. Der trägt ja mal Anzug und ich glaube, der ist auch tatsächlich in so einer gewissen Community echt angesehen, aber ich finde ihn einfach nur zum Schießen komisch. Böhmermann hat auch tatsächlich, als er noch bei Harald Schmidt Show war, mal ein Interview mit ihm gemacht, wo sie sich eigentlich meistens schweigend gegenüber saßen und Böhmi so ein Haar-Iro, so ein Ronaldo-Iro aus den 90ern getragen hat. Und ich glaube, der hat den Iro auch nur tatsächlich, oder er hat wahrscheinlich den Iro nur, um so eine Marke zu haben, irgendwie so. Und deswegen finde ich ihn immer lustig. Also wenn ich an Sascha Lobo denke, muss ich lachen, weil er immer so todernst guckt. Eigentlich sehr unsympathisch auch. Ja. Irgendwie wirkt. Unsympathisch und scheiße, das ist so mein Eindruck von ihm. Also er wirkt unsympathisch, trägt immer so den Anzug. So, also eigentlich, wenn er diesen Iro nicht hätte, wäre er totaler, dann könnte er auch in der Deutschen Bank arbeiten. Aber er hat halt diesen unangepassten Iro. Und ich glaube, er hat diesen Iro nur, um noch diesen Zacken unangepasst zu sein, damit er in den Medien irgendwie also so gerade so internetaffinen Medien irgendwie eine Rolle spielt. Weil wir Internet-Kids alle auf Eros stehen. Genau, das ist fetzig, das ist Business Punk. Ich bin ja, ich stehe auf Eros. Ja. Ich habe sogar einen. Stimmt, jetzt, wo wir drüber reden. Ja, jedenfalls finde ich Sascha Lobo echt lustig. Ich finde Sascha Lobo. Ich muss immer lachen, wenn ich an Sascha Lobo denke. Deswegen habe ich mir die Rubrik wie Sascha Lobo ausgedacht, weil Sascha Lobo wohl eine Spiegelkolumne hat, die ich selbst auch gar nicht lese. Genau, das kenne ich vom Durchscrollen, diesen blöden roten Iro. Genau. Und da redet Sascha Lobo eigentlich nur über technische Neuerungen und gibt seinen Senf dazu. Und eine Freundin von mir hat mir mal erzählt, dass Sascha Lobo darüber geredet hat, dass Leute nicht mehr ihr Handy am Ohr halten, sondern vor dem Kopf so. Also, also einfach so, damit man zeitgleich auf Display schauen kann. Und das eine vollkommen natürliche Evolution wäre, in Sascha Lobos Kolumne, hat er jetzt so beschrieben, weil man heutzutage sein Handy im Ohr halten muss, weil man einen Lautsprecher hat oder eben mit Kopfhörern telefoniert und zeigt gleich auf dem Display noch. Und dieses an Ohr halten halt noch von diesen alten Hörertelefonen kommt, weil man da darauf angewiesen war. Das sind jetzt seine Gedanken. Das sind seine Gedanken. Ja, okay. Das war die einzige Kolumne, die ich mir selbst gelesen habe von Sascha Lobo, aber von der mir erzählt wurde und da ich Sascha Lobo so lustig finde oder Sascha Lobo bei mir so einen Trigger im Kopf hat, dass ich sofort lustig drauf bin, wenn ich den Namen Sascha Lobo höre. Voll gut sowas. Ja, also das ist auch für den Alltag sehr gut und man braucht so einzelne Trigger. Ja, ich habe da auch was. Die einen gut gelaunt machen. Wenn ich Sascha Lobo denke, muss ich sofort lachen, weil ich einfach dieses todernste Gesicht mit diesem roten Iro in dem Anzug vor mir habe. Und deswegen habe ich mir gedacht, machen wir eine Rubrik wie Sascha Lobo, wenn wir technische Neuerungen besprechen wollen, weil ich vermute, er tut das in seiner Spiegelkolumne. Weil er was? Ich vermute, er tut es in seiner Spiegelkolumne, über technische Sachen zu reden. Ja. Und deswegen habe ich die Kolumne einfach wie Sascha Lobo genannt, weil wir jetzt über technische Neuerungen sprechen. Das war eine sehr lange Einleitung zu einer technischen Neuerung, die ich überlege, mir zu kaufen. Und zwar bitte. Und jetzt ist eigentlich wieder der Punkt, dass es eigentlich gar keine technische Neuerung ist, sondern es gibt jetzt so einen kleinen Nintendo NES, den man kaufen kann, wo die Spiele vorher installiert sind, den man an seinen Fernseher anschließen kann. Kenne ich. Ja, und den habe ich heute nochmal, heute hat irgendwer bei Facebook gepostet, der den jetzt hat. Und er sah glücklich aus. Und ich mir kurz überlegt habe, ich habe ewig keine Konsole mehr gehabt, weil Konsolen einen davon abhalten, blöde Podcasts aufzunehmen oder dumme Bücher zu schreiben. Aber eigentlich hätte ich Bock drauf, mir dieses Teil zu kaufen. Und der ist ja auch ganz so teuer. Ja, 60 Euro ungefähr. Ja, bei Amazon wird er irgendwie für 150 gehandelt. Echt? Weil die Händler alle Abzocker wären, laut Rezensionen. Nintendo hat, glaube ich, selber UVP 60 genau, oder 67 Euro oder so ausgegeben. Deswegen, wenn ich ihn jetzt unter, sagen wir mal, 80 Euro irgendwo sehen würde, würde ich mir ihn, glaube ich, direkt mitnehmen. Ja? Dann könnten wir Super Mario oder so spielen. Obwohl ich früher als Kind eher so der Sega-Junge war, aber... Bei mir ist das Problem, mein echtes Alter verrate ich jetzt, weil ich bin 29 Jahre alt, das heißt, ich bin ein bisschen zu jung. Vier Jahre zu jung für NES. Ach so, echt? Ja, ich bin Super Nintendo-Kind. So, als ich, glaube ich, 7, 8 war, kam der Super Nintendo raus. Oder... Okay. 6, keine Ahnung. Ja, deshalb ist eine Generation Konsole dazwischen. Also. Ja, genau. Ich habe NES. Meine erste Videospielerinnerung ist tatsächlich NES. Damals mit 3. Ein Freund von mir, mein Kumpel Brian, hatte ein NES. From States. From States, ja. Oh, wow. From the Swing State. Das ist nur so einen kurzen Flash in meinem Gehirn, wie er irgendwie dieses Super Mario Brothers da mir zeigt. Diese große Kassette. Ja. Aber richtig gespielt habe ich dann erst Super Nintendo. Deshalb ist dieser NES für mich nicht so interessant, weil 60 Euro für, was kriegt man, 20, 30 Spiele? Nee, ich glaube, das sind 60 drauf. Nee, 30. 30. Ja, ich habe es mal ausgerechnet. Aber eigentlich müsste nur Super Mario drauf sein. Das würde mir reichen. Also. Ja, aber für Super Mario 60 Euro zahlen? Für 60 Euro kriegst du irgend so einen krassen Hightech-Scheiß. Ich würde mir zum Beispiel auch, wo mein Herz noch mehr dran hängt, ist ein Sega Master System. Und beim Sega Master System 2, das war der Vorläufer zum Mega Drive. war meine meine erste Konsole, die ich als Kind zu Hause hatte. Ja, obwohl ich, ja, das war das Parallelprogramm zum Super Nintendo. Genau. Und da war Alex the Kid 4 drauf. Super Jump'n'Run. Hammer. Ich hab nie von gehört. Ich kenne mich eigentlich echt gut aus mit dem Scheiß, aber ja. Alex the Kid. Danach, und das ist auch unser Vorteil, wir bieten alles, weil ab da hört bei mir auf. Ich hatte dann noch eine Playstation mit Ridge Racer und diesen Playstation-Spielen, Crash Bandicoot und so. Und kein Gameboy. Doch, Gameboy hatte ich. Ich hatte nur Gameboy als Kind. Ich durfte sowas nicht. Ja, ich musste auch dafür kämpfen. Ja. Wir wurden pädagogisch wahrscheinlich beide sehr sinnvoll erzogen, ohne da näher drauf eingehen zu wollen. Aber ja, ich musste für mein Gameboy musste ich sehr lange kämpfen, weil das pädagogisch nicht sehr sinnvoll war. Viele Tränen. Viele Tränen, ja. Ja. Ich will einen Gameboy zu Weihnachten. Genau. Ja, aber ja, dann, also den Gameboy hatte ich auch vorher, aber der kam vorher raus, irgendwie als Master System. Gameboy ist 89, glaube ich. Habe ich von der Großtante zu Weihnachten bekommen, von daher. Und dann hatte ich noch eine Playstation und die Playstation habe ich mal verkauft, um mir ein Skateboard zu kaufen, weil ich cool sein wollte. Oh Gott. Ja. Playstation verkaufen, Skateboard, das bist du für einer. Aber ich wollte cool sein und. Und hat es funktioniert? Bist du jetzt cool? Hat wieder nachgelassen, aber ich habe gemerkt, dass ein Skateboard wesentlich besser. Also, wenn du jetzt versetzt dich in die Welt eines 15-jährigen Mädels rein und da kommt ein Typ mit einer Playstation unterm Arm und da kommt ein Typ mit einem Skateboard unterm Arm. Ja. Wer hat mehr Erfolg? Also, ich habe da eigentlich nur für die Girls. Wäre ich das 15-jährige Mädchen, würde ich den Typ mit der Playstation nehmen? Weil da kann man auch mitzocken. Genau. Auf Skateboard kannst du dann kommen auch rein. Aber fünf wir uns zu uns am Fernseher, wenn meine Eltern weg sind, zocken eine Runde Theme Park. Ja. Und skaten, ich meine, das kann ich nur allein machen, dann kann mir das Mädchen zugucken. Ja, und dann könnte sie eigentlich auch einen Typen mit einer Playstation und Tony Hawk. Ja, genau. Dann könnte sie beim Skaten zugucken, ohne auch noch bequem sitzen. Weil das macht ja meistens in irgendwelchen Parkhäusern. Ich bin ja in einer sehr regenreichen Gegend aufgewachsen. Ich auch. Ostalb. Eifel. In beiden Gegenden schreit man, glaube ich, sehr gerne. Deswegen ist unser Podcast auch so laut. Wahrscheinlich ist es viel zu leise. Man hört nur unsere Stühle. Hallo. Und Bier. Also nächstes Mal sollten wir uns auch vielleicht ein professionelles Studio nehmen. Ja, nicht in der Bahn. Diese Hinterhof Studio. Wir haben da ein Tonstudio gesucht, weil eine Wanne hat. Und ich habe auch so ein bisschen Angst vor Frederik, der da hinter der Scheibe rumwinkt. Frederik, er trägt halt auch nur einen Bademantel. Und nicht auf die sympathische Ditsche-Art, sondern auf die. Auf die unsympathische. Auf die unsympathische. Schildkrötenart. Frederik von Sachsen-Anhalt-Art. So. Wir reden nicht über die Präsidentenwahl in den USA, oder? Nee, weil was viel krasseres passiert ist. Worüber kein Schwein redet, zumindest in Süddeutschland. Die Elbphilharmonie ist fertig. Die was? Die Elbphilharmonie. Die ist fertig. Elfi, ja, ist fertig. Ich habe dieses Bild gesehen, wo fertig drauf steht. Ich habe es nicht mitgekriegt, bis kurz nach der Präsidentschaftswahl in den Vereinigten Staaten von Amerika. Aber die ist schon seit, glaube ich, seit einer Woche. Ja, vierten oder so. Man kriegt es mit am 9. Bis wir gemanagt haben, den Podcast hochzuladen, ist die sogar seit 15 Wochen fertig. Ich war ganz erstaunt. Ja, aber ich glaube, das ist bei Großprojekten, also wenn dieser Stuttgarter Bahnhof. Ja, ich habe dann direkt gegoogelt, wann das fertig sein soll. Soll. Der soll 21 fertig sein. Das ja, aber so. Dann 24 ist wohl realistisch. Aber wieso haben sie denn dann nicht umbenannt in S24? Weil das war ja vorher, war ja nicht 2021 geplant, sondern. Das hieß einfach wegen 21. Jahrhundert. Nee, ich glaube, war der Fertigstellung. Nee. Deswegen haben sie beides angepeilt. Weil sie ursprünglich war mal angepeilt 2019, glaube ich. Und dann haben sie gesagt, okay, 2 Jahre Puffer, deswegen nehmen wir S21. Glaubst du echt? Weiß ich nicht. Aber wäre eigentlich ganz cool, wenn sie jetzt S24 auf einmal nennen. Das wäre cool. Weil dann, das heißt doch gar nicht mehr S21. Das heißt doch Bahnprojekt Stuttgart-Ulm. Nee, das ist ja die Strecke, die gebaut wird. Aber der Bahnhof heißt schon S21. Ich glaube nicht, weil der Name einfach nicht mehr funktioniert. Ja, und dann hätten sie ja genau den Fall jetzt mal Plan mit S24. Hey. Weil dann hätten die ganzen Montagsdemo-Flyer, auch wieder ein heißes Thema, da ein Schiff mal geschickt, weil Montagsdemo hat ja mittlerweile echt einen negativen Anklang, aber damals beim Bahnhof hat man auch Montagsdemo gesagt und da war man einfach gegen den Bahnhof. Also nicht gegen die haben wir erfunden, das Wort Montagsdemo. Nee, die Montagsdemos wurden ja damals in Chemnitz erfunden. Sachsen oder so. Nee, in Chemnitz. Chemnitz, ja. Nicht Chemnitz, Sachsen. Karl-Marx-Stadt. Jedenfalls irgendwelche ostdeutschen Pasteurentöchter, die durch die Straßen gezogen sind, die haben im Montagsdemo. Genau. Die haben oben die Bahnhof, Ben. Genau, oben bleiben. Damals in den 80ern. 80ern, weil sie was gegen den Bahnhof hatten. Und ja. Die wussten es schon früher in Sachsen. Ja. Mit dem Bahnhof. Genau. Und deswegen das wusste in Baden-Württemberg kein Schwein damals. Also früher hat uns Dresden gerettet. Heute sollte mal jemand Dresden retten. Ja. So sieht's aus. Aber gerettet haben sie uns ja nicht. Also, die bauen den Bahnhof ja trotzdem. Stimmt. Also, muss auch keiner Dresden retten. Ja, stimmt. Aber wir haben nicht die Verantwortung in Baden-Württemberg. Dresden. Scheiß Dresden. Dresden war schon eh immer verloren. Also, von daher. Ja, Dresden ist. War ja schon mal kaputt. Von daher. Wo die Stadt ja eigentlich ganz schön sein sollte. Keine Ahnung. Boah, jetzt sind wir voll politisch geworden. So. Ja, total. Also, ja, total. Ich wollte gerne über Trump reden. Und jetzt haben wir stundenlang über Trump geredet. Ja, Freude lässt sich halt schlecht verbergen. Ich will auch nicht über Trump reden. Weil ich glaube, über Trump wird zu viel geredet. Nee, weil ich finde, also ich war relativ schockiert, entsetzt, als ich da vorgestern morgens, also was, 10. November 2016, als ich dann 9-11, never irgendso, forget, genau, ich 11-9, always regret. Irgendwie so, ja, ich wollte... Ich bin aufgewacht und den Kaffee gemacht und dachte, oh, jetzt kann ich gucken, wer Präsident geworden ist. Hahaha, das wird gar nicht spannend, weil ich weiß ja eh schon. Ja. Weil ich Zeit online habe ich so gebookmarkt, war down die Seite. Dann dachte ich, ja, gehe ich mal auf Scheiß Spiegel online mit Sascha Lobo. Und da war dann Trump ist sicher Präsident, bla bla bla. Keine Ahnung. Dann dachte ich, ach du Scheiße. Ja. War ich relativ schockiert. Aber dann dachte ich, ich will mich gar nicht weiter drüber informieren, weil das wirklich deprimierend ist. Ja. Ich habe mir auch überlegt, über Trump wurde schon so viel gesagt, dass man nichts Neues mehr sagen könnte, deswegen müssen wir dann diskutieren. Und zeitgleich sehen wir diese Nase jetzt mindestens 4 Jahre immer wieder im Fernsehen. Deswegen wird uns Trump schon nächste Woche so ankotzen und so nerven. Also immer dieses Gesicht zu sehen, ist schlimm genug, dass man eigentlich gar nicht drüber reden muss. Ja. Deswegen gehen wir auch weiter zu... Ja, noch also ich finde, ich will darüber gar nichts wissen, weil ich finde, Trumps Sieg ist wie so ein Bayern-Sieg. Also wenn Bayern gewinnt, dann will ich darüber auch keine Nachrichten wissen. Stimmt, ja. Oder wenn Deutschland, wenn wir bei der WM ausscheiden, so, dann gucke ich auch keine Sportnachrichten mehr erstmal ein paar Tage, weil ich dann betrübt bin. Also Trumps Sieg ist wie ein Bayern-Sieg. Obwohl ein Bayern-Sieg ja ist eher erwartbar ist. Und schlimmer und schlimmer. Also eigentlich haben die Amis sind ja noch gut, weil bei uns ist die Bundesliga halt einfach viel schlimmer. Also die sollen sich mal ganz so anstellen. Ja, wir haben den FC Bayern. Make America great again. Make Bundesliga spannend again. Wäre ein ganz besseres Projekt. Obwohl, da gibt es ja jetzt diese Mannschaft, und da sind wir wieder da drin, der Osten uns doch rettet. Diese Mannschaft aus Leipzig, da Rasenballsport. Ja, Rasenball. Die von Coca-Cola gesponsert wird. Red Bull Leipzig. Ja. Fritz Cola Leipzig. Club Mate Leipzig. Club Mate in verrückten Sorten. Club Mate, Granatapfelkern, Zitrus Leipzig. Pomelo Aubergine. Trinkst du Club Mate? Ich liebe Club Mate. Echt? Ja. Geil, wir haben Hipster im Podcast. Ja. Ich habe zwar keinen Vollbart, aber ich trinke tatsächlich Club Mate nicht, weil Club Mate ist. Also, ja, nur aus Anti-Hipster-Gründen. Ja, weil ich ja schon den Schnurrbart trage die ganze Zeit und die Nickelbrille. Ja, stimmt. Und deswegen, und den Iro, den Sascha Lobo Iro. Und dann noch ein Club Mate wäre halt echt zu viel. Ja, das stimmt. Ja. Vor allen Dingen, weil ich jetzt auch noch 3 Patches nur auf meiner Bomberjacke habe, die muss man heutzutage auch tragen. Und ja, von daher. Ja. Ich trinke es, also wie jeder Hipster sagt, ja, ich trinke es, bevor es cool war. Aber es ist echt so. Ich fand es schon geil, bevor es irgendjemand auf der Rest der Welt kannte. Gab es in irgendeiner komischen Kneipe in Heidenheim. Horstalb! Und da gab es es und ich dachte, es ist voll eklig, aber irgendwie geil. Und dann habe ich es getrunken. Da war ich, glaube ich, mit dem Auto da an dem Abend. Okay. Ja, dann glaube ich dir mal. Das Fridays in Heidenheim, wenn das noch jemand kennt. Schreibt bitte eine E-Mail an schaumbad@facebook.com. Ja, oh. Schaut mal einfach rein. Friday, die haben freitags immer Ruhetag, gell? Im Gegenteil. Im Gegenteil. Die hatten nur freitags auch. Die hatten nur wirklich freitags. Also das war eine Konzert, also die haben ihren das Namen war das Konzert, tatsächlich. Das war total Hipster-Scheiße, ja. Da gab es nur irgendwie so alte Möbel, alte Lampen. In Heidenheim. Hipster bei Heidenheim. Pizzeria Jonio. Cool. Da gegenüber, beim Sägewerk, wo früher ein Sägewerk war. Und das Friday gibt es heute noch. Glaube ich nicht. Keine Ahnung. Hätten wir heute hingehen können. Heute ist Freitag schon. Heute ist Freitag. Ja, aber Ostein ist zu weit weg. Also nach Heidenheim ist noch wieder 90 Kilometer, man braucht 3 Stunden hin. Wenn wir mal so einen erfolgreichen Podcast, was sehr, sehr realistisch ist, einen erfolgreichen Podcast wie Böhmi und Schulz haben, die immer einmal eine Live-Sendung im Jahr machen, dann machen wir unsere erste Live-Sendung im Friday, falls das noch offen hat. Also falls wir so beliebt werden wie Schulzi und Böhmermann. Das werden total die Lokalmatadore in Heidenheim sein. Ja, und dann kommen wir in Friday. Also, ja. Aber was ich mir auch überlegt hatte, wir könnten das alles auf Englisch machen, den ganzen Podcast. Weil dann haben wir einfach die ganze Welt für uns offen. Nicht nur Deutschland, stimmt, und die Schweiz. Aber so wie Günther Oettinger den auch machen würde. Dann. Nee, schon mit unserem so, it's our Podcast bis Schlitzaugen from Asia. Ich habe die Rede gar nicht gesehen. Erzähl mir bitte davon. Ja, ich habe nur Ausschnitte. Existieren ja auch nur Ausschnitte tatsächlich, weil ein Typ wahrscheinlich da drin saß während seiner Rede und dachte, Mensch, so langsam quasselt er sich aber echt in die Scheiße. Und hat dann mal sein Handy hochgehoben und hat dann Vertical Video Syndrom mäßig auch tatsächlich ein vertikales Video gemacht, was natürlich dann die ganzen Medien wieder. Aber er hat ein vertikales Video draufgehauen und Oettinger hat tatsächlich Schlitzaugen tatsächlich benutzt und hat, worüber hat er noch gelästert, zum Zwang der Homo-Ehen. So als würde man, also wir werden wahrscheinlich auch gezwungen, als zwei heterosexuelle Männer jetzt, wenn wir in der Öffentlichkeit stehen, natürlich zu heiraten, wie Siegfried und Roy. Also zwangs zu Homo-Ehen und er hat noch so ein paar Klopper rausgehauen. Aber richtig lustige fand ich eigentlich, dass er nachher gesagt hat, ja, die Rede war ja in einem geschlossenen Rahmen, die war ja nicht für die Weltbevölkerung bestimmt. Konnte ich ja nicht wissen, dass das einer aufzeichnet. So wie Donald. Ja. Nur der Coole ist, Oettinger ist Kommissar für neue Medien bei der EU und ist total überrascht, dass jemand ihn seine Rede filmt mit seinem Smartphone. Und im Internet hochlädt. Also Internet reinstellt. Kann man als EU-Kommissar für neue Medien gar nicht mit rechnen. Und in dieser Rede genau den Punkt, den ich eigentlich am lustigsten fand, da hat er sich drüber beschwert, dass die Leute immer nur noch mit gesenktem Kopf am Flughafen auf ihr Smartphone schauen und keiner mehr eine Zeitung liest und sie die News nur noch von ihrem Smartphone kriegen, obwohl die Zeitung ja, und dann sagt er tatsächlich News, Paper. News, Paper. Genau, die Nachrichten auf Papier. Das betont er dann nochmal extra. Das ja auch News sind. Und deswegen mal gar kein Handy braucht am Flughafen, sondern mal einfach Zeitung. Die gibt es ja auch umsonst am Flughafen. Genau. Ja. Und, das ist natürlich auch cool, der Hocker von Frederik quietscht ein bisschen. Ja, der hat nicht die guten Stühle rausgedrückt. Er muss seine Stühle ölen. Ja, jedenfalls aber als Kommissar für neue Medien und Internet der EU beschwert man sich darüber, dass die Leute ihr Smartphone benutzen. Das ist halt auch geil. Ich glaube, so will er seinen Job auch loswerden. Oder, nee, er will seinen Job easy machen. Weil wenn jetzt alle wieder Zeitung lesen, dann muss er ja gar nichts mehr tun. Stimmt. Eigentlich voll praktisch. Ja. Ey, nicht schlecht. Ja. Waren das deine Gedanken? Ist dir gerade eingefallen? Kam mir gerade auch spontan. Eben. Ja. Wow. Also die Newspaper-Sache fand ich vorher schon lustig, aber Jean-Paul ist ein schlauer Mann. Ja. Jetzt denke ich drüber nach. Also den Job würde ich auch machen, wenn alle wieder Zeitung lesen. Ja. Aber dann wirst du wahrscheinlich sagen, sie, hey, wir brauchen dich gar nicht. Weil neue Medien haben sich nicht durchgesetzt. Internet setzt sich nicht durch. Brauchen kein Internet. Ja, aber dann kriegt man eine Rente wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich, ja. Wie lange hat er da jetzt gearbeitet? Schon 4 Jahre? Der ist schon zu lange Kommissar der EU, glaube ich. Seit Mappus. Ach, was weiß ich, ist auch schon. Ja. Das geht uns zu weit. Wir wissen sowas nicht. Also ich weiß sowas nicht. Ja. Ich würde sagen, ihr hört nochmal einen Song von einer guten Band. Vielleicht geben wir auch einfach Musiktipps. Aber im Prinzip, wenn ich so einen Podcast höre, dann sagen die Leute mal Musiktipps und dann kommt die Pause und sagen, schaltet mal auf eure Playlist, bla bla bla. Aber ich höre den Podcast einfach durch. Also hört Musik, die euch Podcast gefällt. Aber hört vor allen Dingen Musik, die euch wirklich gefällt und werdet nicht zu Menschen, die sagen, ich höre eigentlich alles. Ja, ja, die sollten sowieso verboten werden. Die sollten uns auch nicht zuhören. Ja. Ich höre eigentlich alles. Man kann nicht alles. Hi, ich höre alles. Hi. Ich höre eigentlich alles. Also, das wollen wir nicht. Aber deswegen machen wir jetzt nochmal einen Break und lassen nochmal so einen coolen Abbinder, Überblender, irgendeinen coolen Sound aus GarageBand, aber da macht Olli Schulz auch all seinen Scheiß laufen und sind dann gleich... Meine Finger werden leicht schrumpelig. Man soll ja so lange in der Wanne bleiben, bis sie richtig schrumpelig sind. Ja, ein bisschen müssen wir noch... Machen wir noch... Ein Block machen wir noch. Ich glaube, du hast auch noch eine Rubrik, die du durchsprechen willst, oder? Ja, habe ich da. Bestimmt. Ich finde das, ja. Wir finden was. Gut. Bis gleich. Irgendwann. Moin Männer und Frauen, heute ein Statement mit meinem Sohn. Gestern ist mich Frau abgehauen mit meinem besten Freund Thomas. Seit wann ist Thomas dein bester Freund? Seit gestern. So, da sind wir wieder. Ich sehe langsam so schrumpelige Hände, aber sie sind noch nicht wirklich schrumpelig. Also Rillen. So leichte Rillen lassen sich abzeichnen, aber man sieht noch nicht aus wie ein Schwamm. Von daher können wir noch ein bisschen machen. Ja, genau. Ja. Haben wir noch ein Säckchen geholt? Säckchen, ein Prosecco für den Peter. Ja, hat eine Himbeere reingemacht. Über 400 Jahre Himbeertradition. Der würzig frische Geschmack, beste Himbeeren und unsere Himbeerkunst machen diesen Sekt zur Nummer 1 in der Region. So steht's auf meinem Sektglas. Das ist ja schön. Mhm. Ich trinke ja einen Bitburger aus der Dose, weil ich halt auch immer auf meinen Lesungen so mache, weil mein Roman hält ja Bitburger aus der Dose immer trinkt. Oh, machen wir jetzt Werbung? Nee, ich mache keine Werbung, aber vorne steht bei Bitburger immer seit neuestem drauf, mit dem Bitburger Siegelhopfen gebraut. Siegelhopfen. Und das Geile ist aber, wenn man dann bei der Zutatenliste guckt, und das ist jetzt wie eine Verbrauchershow, dann steht nämlich Gerstenmalz, Hopfen, Hopfenextrakt. Also das ist immer schlecht dann, ne? Der Siegelhopfen ist wahrscheinlich immer so, sie lassen halt in den Sud so einen Hopfen fallen und der Rest wird mit Hopfenextrakt irgendwie aufgebraut. Das ist halt wie Instant-Kaffee, glaube ich. Ja, das ist bestimmt so eine zähe Pampe. Also wenn man vergleicht, ist es tatsächlich, glaube ich, so Bier mit Hopfenextrakt, so wie wenn du dir ein Nescafé machst. So, weißt du, so Instant-Kaffee in die Tasse schüttest und Kaffee drauf schüttest. Heißes Wasser drauf schüttest und dann so denkst... Das wird wahrscheinlich Bitburger hergestellt. Ja. Also Hopfenextrakt, dann Sprudel drauf. Gerolsteiner Sprudel, der kommt ja aus der Gegend. Gerolstein, ja. Bitburg, Gerolstein, ja. Genau, die sind sehr... Mögen die sich... Schon harte Derbys. Nee, da ist gar kein hartes Derby drin, irgendwie, glaube ich. Also, okay. Weil im Endeffekt hassen alle die Prümmer. So. Ja, das sind auch Penner. Ja. Kann man so sehen, kann man aber auch anders sehen. Aber der berühmteste Prümmer sitzt mir gegenüber am Tisch und darf jetzt Werbung für sein Buch machen. Bitteschön. Nee, wollte ich gar nicht. Ich bin aber schwer dafür. Weil nee, mach ich nicht. Ja, okay. Mach ich eine andere Folge. Oder einfach auf unserer Facebook-Seite. Oder so. Ja, ich lasse mal kurz ein bisschen heißes Wasser ein. Ja, es wird langsam kalt. Ne? Ja. Weil wir ja so anständig sind und immer rausgehen zum Urinieren. Genau. Oh, da habe ich auch mal ein Buch gelesen vom Typen, der... Ja doch, so ein Ochsschreiber, weißt du, gibt ja dieses Punkrock-Zeitschrift und da ist so ein Ochsschreiber. Ochs heißt die Zeitschrift. Die schreiben nur über Punkrock-Bands. Okay. Also ein typisches Fankladderadatsch, aber eigentlich finden sie auch alle immer nur der gleiche gut. Ja. Aber ich habe sie im Abo. Ja, jedenfalls gibt es da einen Schreiber und der hat auch ein paar Bücher rausgebracht, die schöne Titel haben. Ich glaube, Gräbeldinger heißt er oder so. Und der Titel des ersten Buches ist Ein bekotztes Feinripp-Unterhemd ist der Dresscode meines Lebensgefühls. Deswegen habe ich mir auch das Buch gekauft, weil ich den Titel so gut fand. Und das hast du heute gelesen? Nee, das habe ich heute nicht gelesen, aber wo wir über Wannepinkeln reden. Ach so. Da hat ein Mädel ihm nämlich irgendwie, also mit dem er so eine Affäre hat, das Mädel hat ihm irgendwie das Gefühl gegeben, dass sie ihn bald verlassen wird und zur Rache pinkelt er nochmal beim gemeinsamen Bad in dieses gemeinsame Bad rein. Das ist mir irgendwie hängen geblieben. Also das war Tagebucheintragmäßig geschrieben, dieses Buch. Und das ist mir hängen geblieben und dann habe ich gedacht, mir fällt wenig Fieseres ein, als in eine gemeinsame Bar zu pinkeln. Und deswegen war ich heute auch nervös, als wir aufgenommen haben. Okay, also ich lerne daraus, wenn ich mit meiner Freundin Schluss mache oder sie mit mir Schluss macht, niemals, wenn man zusammen in der Wanne sitzt. Weiß genau, nicht. Vielleicht könnte sie ja auch reinmachen. Ja. Okay. Obwohl ich glaube, diese ganze Diskussion sich erledigt hat, sobald man in ein öffentliches Schwimmbad gegangen ist. Weil, wenn man überlegt, da schwimmen ungefähr, wie viele Leute schwimmen am Tag in so einem Schwimmbad, wenn du mit Leute gehst? 4, 5. 100? 1000? Also 100 oder 4000? Nee, 4000 wäre zu viel. 500 Leute? Ja, mindestens. Und ich glaube, da ist mindestens eine Sau dabei. Ja. Ja. Wahrscheinlich. Mindestens 4 oder 5 ja. Säue. Und ich bin der Meinung, man darf nur in offenen Gewässern pinkeln. Weil da machen das ja auch Fische. Zum Beispiel. Ich mach's auch im Meer eigentlich nur. Da sind ja auch große Säugetiere drin oder auch, große, ja auch mal auf. Große Fische. Oh, ja. Und im Meer fließt ja auch schon Urin von Menschen rein. Wenn die Kläranlagen nicht so tun, wie sie sollen. Ja. Von daher ist das Meer eh voller Urin. Dann kann man auch da reinmachen. So wie viel Prozent Urin besteht das Meer? So über die Jahrzehnte gedacht. Wie wenn man nur den Urin behalten würde und den Rest vom Meer wegtrocknen würde? Oder? Ja, genau. Ja, dann irgendwann 100%. Nee, also, ja, ich weiß nicht. Also, das sind bestimmt 50%. Ja, glaube ich auch. Gab ja mal am Anfang des 20. Jahrhunderts sich den Plan deutscher Ingenieure, das Mittelmeer austrocknen zu lassen. Ja? Ja. Habe ich fasziniert mal gelesen, tatsächlich. Die wollten einen Damm zwischen Spanien und Afrika, halt eine Meerenge bauen. Dieser scheiß Atlantik da nicht immer alles. Nee, genau. Also, du bräuchtest ganz so einen hohen Damm. Und wenn du diesen Damm bauen würdest, weil dieser Atlantik ist schon die Wasserzufuhr für das Mittelmeer. Ja, ja. Wenn du diesen Damm bauen würdest, würde das Mittelmeer innerhalb von 10 bis 15 Jahren komplett austrocknen. So schnell? Ja. Und dann bleibt nur noch der Urin übrig. Dann bleibt nur noch der Urin übrig. Dann und wird kein Mensch mehr nach Spanien fahren, nach in Urlaub oder nach Italien. Ja, für Mallorca echt, wäre Mallorca wahrscheinlich so ein Berg. Ja. Und oben auf dem Ballermann würden irgendwelche Leute sitzen und obwohl, das wäre eigentlich auch egal, die saufen ja eh nur nachts und gehen eh nie an Wasser. Also von daher ist es eigentlich auch egal. Aber der Gedanke war tatsächlich Landgewinnung damals. Also die dachten halt, das macht doch Sinn, ne? Land ist super gut. Lass mal den Mittelmeer einfach austrocknen. Ja, Meere sind total scheiße. Und jetzt stell dir mal vor, das ist, glaube ich, der Albtraum von Frauke Petri. Zum Beispiel. Wenn das Mittelmeer einfach weg wäre. Warum? Von jedem Rechtspopulisten in ganz Europa wäre das der Albtraum, wenn Mittelmeer einfach Land wäre. Warum denn? Ja, dann würden keine Boote fahren, sondern würden die Leute einfach rüberlaufen. Ach so, so meinst du. Okay. Ja. Ich dachte, weil dann würden die alle da wohnen. Ach so. Weil da ist ja jetzt Landfläche. Da ist ja genug Platz jetzt für die ganzen Flüchtlinge. Wohnt jetzt, achso, Frau Gebeti würde hier bleiben, aber. Ja, ja, genau. In Deutschland gäbe es dann nur Deutsche und sie hätte keinen Job, könnte sich nicht aufregen über Afrikaner. Ach, weil man mehr Afrikaner. Man könnte Refugee Country machen, so. Ja, genau. Wo jetzt mit die wären dann nicht hier und dann hätte Frau Gebeti nichts zu meckern und hätte. Ich glaube, Frau Gebeti würde sich was anderes suchen zu meckern. Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja. Wahrscheinlich würde sich sie als erstes auf die Sachsen stürzen. Ist sie nicht Sachsen? Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Stimmt. Musste doch, oder? Kurzhaarfrisur, nicht wirklich erotisch. Ja, könnte schon. Vielleicht auch Brandenburg. Sein. Brandenburg. Woher kommt Angela Merkel? Die kommt aus Nefopo. Stimmt. Ja. Ja. Gab es die gebürtige Hamburgerin. Und ihre Eltern waren stramme Kommunisten und sind dann haben rübergemacht nach Osten. Merkels Eltern? Ja, ja, als sie ein Kind war. Echt? Und dann hat aber Vater Pastor dann irgendwann gesagt. Ich hab keine Ahnung. Auf jeden Fall ist sie in Hamburg Merkel, geboren echt? Und die haben dann rübergemacht nach, also in die andere Richtung. Ja. Ist aber auch also verrückt, vor als vor evangelischer Mauer. Pastor rüber zu machen, weil man zeitgleich Kommunist ist. Oder? Vielleicht gab es da irgendwie geile Jobs, also geile Kirchen. Geile Pastorenjobs. Hamburg waren alle guten Kirchen weg. Ja, die sind schnell weg. Ja, das ist ja total gentrifiziert. Und in Mecklenburg-Vorpommern, da wohnt kein Schwein, da gibt es noch gute Kirchen. Ich wäre ja dafür, Mecklenburg-Vorpommern wird ja immer als MECPOM abgekürzt. MEFOPO draus zu machen. MEFOPO? Geht viel besser von der Hand. MVP. MVP. MVP MEFOPO. MVP, das MVP. Ist auch Most Valuable Player. NBA, MVP. Und wenn einer der Most Valuable Player Deutschlands ist, dann MEFOPO. Dann ist MEFOPO. Gruß nach Mecklenburg. Gruß nach Rügen. Jungs, wir denken an euch. Ja, Kreidefelsen, ahoi. Ahoi. Yo. Gibt noch eine andere Insel, MEFOPO? Ich glaube, Usedom müsste auch noch MEFOPO sein. Was weiß der nicht? Usedom und Fehmarn, ist Fehmarn Westdeutschland? Nee, die haben ganz so viele Inseln im Osten. Ist ja auch. Ja. Ich war mal in Stralsund, in MEFOPO, in MVP. Oh. Und das ist kein Meer. Die Ostsee ist kein Meer. Nee, die Ostsee ist kein Meer. Ich war mal auf Rügen. Ich habe sogar mal einen Schluck probiert aus der Ostsee. Schmeckt wie ein See. Also es ist nicht salzig. Ja, ein bisschen salzig. Ja, minimal, aber kein Vergleich zum ordentlichen Mittelmeer. Oder die Nordsee. Gut, dass wir es noch haben, das Mittelmeer. Wenn du in die Nordsee reinsteigst und du gehst raus, dann bist du ja eigentlich weiß. Also bist du ja eigentlich nur noch Kruste. So, wenn mal die Sonne an der Nordsee scheint. Ich war seit... Kleiner Mann war nicht mehr an der Nordsee. Ich war sehr oft an der Nordsee, irgendwie, als Kind. Ja. Und habe eine traumatische Erlebnis in der Nordsee. Wir bringen uns auch zur nächsten Rubrik dann gleich, weil ich werde jetzt über Tiere reden. Und zwar die süßesten, glücklichsten Tiere auf der Welt. Und zwar Quallen. Quallen? Ich finde, die besten Tiere der Welt sind Eichhörnchen. Achso, ja. Nee, ich... finde auch vielleicht Eichhörnchen oder Kätzchen oder so. Oder weiß gar nicht. Ich überlege gleich mal, welches Tier ich am meisten mag. Jedenfalls habe ich so ein traumatisches Erlebnis. War so ein 8-jähriger Junge. Und wir waren in St. Peter-Ording, da wo auch gegen den Wind gedreht wurde hier mit St. Peter-Ording. St. Peter-Ording. Und ich bin von einem Steg runter in dieses Wasser gehüpft. Und habe erst im Wasser registriert, dass wahnsinnig viele Quallen da sind. Musste als 8-jähriger Junge durch Quallen wieder zurück zum Wasser zum Strand schwimmen, um wieder aus dem Wasser Sand an. War widerlich. Also ich habe heute noch ein Trauma davon mitgezogen und mag keine klipprigen Tiere. Also Maden, also diese weißen klipprigen mit diesen harten Quallen und Nacktschnecken. Ich hasse Nacktschnecken. Also alles, was klipprig ist. Also wenn eine Nacktschnecke auf dem Boden rumläuft, stellst dich auf den Stuhl und quietscht? Nee. Oder? Aber ich würde sie niemals anfassen. Also von daher. Ja. Und Schlangen oder so ist wieder okay. Ja, die sind hart. Ja, trocken. Ja. Also nur nass und klipprig. Also nasse Tiere sind schlecht. Nasse Tiere sind bäh. Bäh. Ja. Und Fische? Wie findest du Fische? Nee, Fisch ist ja wieder, der ist ja wieder hart eigentlich. Ein Fisch angefasst, ein Lebender? Ein Lebender ist halt schlimm. Die Eulen auf dem Fischmarkt, die sind wieder schlimm, weil die sind auch weich und wabbelig. Ja, aber die sind hart außen eigentlich meistens, bis sie so einen Klipper außen rum haben. Ja. Genau, isst du Fische? Nee. Doch, ab und zu, ja. Ja? Ja. Okay. Weil du bist ja ein nicht-fleischessender Mensch. Ich bin ein nicht-fleischessender Mensch. Ja, das ist der politisch korrekte Begriff für. Ja, und man macht diesen schlechten Web-Fail und Nein-Gag Scheiß auch nicht auf, dass sich Vegetarier immer mit Fleischessern streiten müssen oder Leute, die ab und zu mal einen Fisch essen oder so. Ja, die. So einen Dogmatismus und so eine Ideologie draus machen. Diesen Topf macht man nicht auf, indem man einfach sagt, ich esse kein Fleisch. So. Ja, Ja, nee, ich als Fleischesser, also oder wir Fleischesser, wir sind ja nur so dieser Krieg gegen die Vegetarier, die alle blöd sind und schwach und blöd und Lügenesser! Und Lügenesser. Wir mögen die alle nur nicht, weil sie uns den Spiegel vorhalten, dass wir schlechtere Menschen sind. Weil Vegetarier sind die besseren Menschen. Ja, aber ich glaube, das ist das Hauptproblem, warum mehr Leute häufiger auf Fleisch verzichten. Weil ja halt dann wieder dieses moralisch überlegen sein ja auch wieder zu einem Antipopulismus führt. Weißt du, wenn man sich zu hoch stellt, und das will ich gar nicht Vegetariern unterstellen, aber mittlerweile ist dieses Label, sobald jemand sagt, ich bin Vegetarier, schwingt da immer mit, ich bin dir moralisch überlegen. Und das ist, glaube ich, dieses Problem. Also deshalb fühlen wir uns, wir Fleischesser, fühlen uns so angegriffen von euch Vegetariern, weil ihr einfach besser seid. Ihr seid einfach bessere Menschen. Vielleicht sollten wir in unterschiedlichen Stimmen reden. Ich rede die ganze Zeit so voll. Das können wir machen. Und dann bist du dieser böse Fleischesser, der Tiere tötet durch seinen Konsum. Ja, genau, weil Fleisch ist total geil. Du Pussy. Und wir Fleischesser haben dickere Titten als ihr Nicht-Fleischesser. Ja. Ich hab dickere Titten als du. Obwohl du eigentlich ein Strich bist. Ja, stimmt. Ein total drahtiger Typ. Aber ich hab mit interessante Titten. Der drahtige Typ mit schönen Brüsten. Genau, mit so Sporttitten. Mops-Peter, wie er auch im Bodenang. Niemals nach Bodenang fahren. In Bodenang, ja, das ist schon ein Ruf. Ja. Ah, da kommt der drahtige Typ mit den wunderschönen Titten. Mops-Peter. Jetzt haben wir gleich einen schönen Schwank rüber zu... Genau, da wollten wir eigentlich hin zum Thema... Tiere suchen ein Zuhause oder Tiere, irgendwann mit Tieren... Vielleicht lassen wir auch einfach kurz so ein Geräusch von einem Affen einspielen oder so. Ein Bumper. Bumper. Auf jeden Fall, unsere Rubrik hat einen Namen. Tiere. Also ohne suchen ein Zuhause, sondern einfach nur Tiere. Tiere. Tiere. Tiere. Ach, vielleicht machen wir den jetzt auch einfach live. Ich suche kurz einen Sound von. Ja, und ich erzähle so lange über Tiere. Genau, du erzählst so lange. Tiere. Tiere sind Wesen, die nicht Menschen sind. Sie sind meistens sehr haarig, haben Schwänze, die auch haarig sind. Meistens längere Schnauzen als wir Menschen, die keine langen Schnauzen und keine Haare haben. Meistens sind sie Nichtraucher, tragen keine Schuhe, benehmen sich überhaupt nicht wie Menschen. Benutzen keine Rasierapparate, weil sie keine, weil sie so haarig sind und weil sie gar nicht wüssten, wie mit ihren blöden Pfoten. Blöde Scheißtiere. So, und jetzt kommt unser improvisierter Tiere-Einspieler. Gleich kommt er. Tiere! Tiere! Tiere, Tiere, Tiere, Tiere, Tiere! Ah, juhu. Tiere! Tiere! Tiere! Ja, eigentlich haben wir alles schon zu Tieren gesagt. Ja. Aber du lange Tiereinleitung. Du hast während deiner Joggingrunde durch Stuttgart-Botnang eine total interessante Beobachtung gemacht. Ja, ich habe eine Frau, eine Dame gesehen. Ich bin eine feine Dame. Eine Dame? So, sie war zwischen 20 und 60. Und ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig aufbauen soll. Ich habe mir ja, so eine Notiz gemacht. Weil du jetzt zwischen 20 und 60, hast du die vielleicht sogar gekannt? Nein. Also, weil ich dachte, du willst sie jetzt so ominös wie möglich machen, weil du sie eigentlich kanntest. Nee, ich habe einfach... Das ist die Diana aus Bodenhang. Das ist so lange her, dass ich nicht mehr... Ich war bestimmt eine alte Frau, weil jetzt... Ihr werdet gleich wissen, worauf ich hinaus wollte, weil diese Dame einen sehr großen Hund hatte. Hunde sind sowieso auch so ein Thema. Im Wald. Der Hund hat gekackert im Wald. Kannst du die Hundeart oder Hunderasse sagen? Nein, ich weiß nicht. Fällig? Fällig. Also sehr groß, also bestimmt so, was weiß ich, wenn er sich Wer ist ein Mensch? Wer ist sehr groß? So ein 2,10 Meter Mann mit vielen Haaren, so wie ein Yeti. Nur eben auf vier Beinen, wie ein Hund halt. Also Reinhold Messner in groß auf vier Beinen. Ja, haariger. Noch haariger als Reinhold Messner. Ja, der hat auch nur so ein Kümmel, oder? So, weiß gar so nicht. Haarig ist er auch nicht. Egal, auf jeden Fall hat die Frau richtig eine Rolle Klopapier dabei gehabt und den Hund den Popo abgeputzt. Nachdem er Bubu gemacht hat. Nachdem er Kacki gemacht hat. Ja. Wie tief muss man sinken, um seinen Hund den Arsch abzuwischen? Was ist das für eine Welt, wo erwachsene Menschen sich einem Tier unterordnen und ihm den Arsch abwischen? Ja. In der Öffentlichkeit. Gut, ich dachte, ja, ich bin hier im Wald von Botenang. Ein berühmter Botenanger Wald. Auch wieder ein heißes Pflaster. Aber ja, hartes Pflaster. Und wischt ihm da den Arsch ab. Ja, ich war konsterniert. Ich konnte es nicht fassen. Ich war richtig schlecht gelaunt danach. Du hast mir ja mal die Geschichte erzählt und ich hab mir tatsächlich meine Gedanken drüber gemacht und mir kam eigentlich nur eine mögliche Erklärung. Vielleicht hat sie ein weißes Sofa. So wie ich. So wie du, aber du hast eine Decke übergeworfen. Ja, weil da lauter braune Flecken drauf sind. Braune Flecken von deinem nicht existenten Hund, deinem imaginären Hund. Weil ich eine Semmel gegessen habe auf meinem Sofa, sind da braune Flecken drauf. Egal, so weit wollte ich gar nicht gehen. Nee, aber ich glaube, der einzige Grund kann tatsächlich sein, sie hat entweder eine Wohnung mit weißem Teppichboden oder ein weißes Sofa. Und da der Hund hier sehr haarig war, reibt er sich sonst immer in ihrer kompletten Wohnung lang. Ja. Und deswegen muss sie ihn schon draußen abputzen. Die Frage ist halt, warum hat sie keine Dusche, unter denen sie den Hund nach dem Spaziergang stellt und einfach mal abduscht? Weil sie das ja dann jeden Tag machen müsste. Ich glaube, da tut dem Hund nicht schlimm so wie also jeden Tag Arbeit, geduscht oder? Zu werden. Weiß nicht, so ein Hund hat mal auch schnell geduscht. Ja, hattest du mal einen Hund? Nee, aber ich habe schon mal einen Hund geduscht. Echt? Ich möchte nicht darauf eingehen, warum ich den Hund geduscht habe, aber ich habe schon mal einen Hund geduscht, ja. Krass. Ja. Ja. Ey, das habe ich. Ich kannte mal jemanden, der einen Hund hatte. Und ich mit so langen Haaren und der wurde oft geduscht, ja. Ich kannte noch nie jemanden, der einen Hund geduscht hat. Ich habe tatsächlich schon mal einen Hund geduscht, ja. Du bist der erste Mensch, den ich kenne. Ja. Aber geht eigentlich schnell, aber ich war jetzt auch zu faul, ihn irgendwie einzuseifen. Also. Finden Hunde das gut? Wenn sie dran gewöhnt sind und du die Temperatur richtig triffst, dann sind Hunde eigentlich so, boah, die haben nichts gegen Duschen. Ja? Also, ja. Ich weiß jetzt auch nicht, wie so ein richtiger Tierliebhaber das beurteilt, einen Hund zu duschen, aber ich glaube, das ist jetzt nichts unnatürlich, einen Hund zu duschen. Das macht man halt nicht jeden Tag. Gibt ja auch Hunde-Shampoo zu kaufen. Ja, ja, aber ich glaube, selbst der größte Hunde-Duscher duscht seinen Hund nicht jeden Tag. Es gibt bestimmt ein paar Freaks, aber so der normale Hunde Mensch. Weil es. Also ich finde mich selber duschen jeden Tag schon nervig. Findest du? Ja. Ich brauche zum Wachwerden. Vielleicht gibt es auch so Hunde, die ja, sonst den ganzen Tag so. Und wenn du halt auch so einen Hund hast, dann wird der morgens halt erstmal nach dem Gassi gehen, eine Runde geduscht, damit er richtig wach wird. Ja, aber der normale Hundebesitzer duscht seinen Hund auch nicht jeden Tag. Nicht, nee, jetzt jeder. Wochen. Ich weiß nicht, wie oft duscht man seinen Hund. Keine Ahnung. Alle Hundebesitzer, bitte eine E-Mail an schaumbart@podcastufo.de. Eine E-Mail und schreiben. Böhmermann. Bitte eine E-Mail schreiben, wie oft duscht ihr euren Hund? Unter dem Hashtag Hundeduschen 2004. 2004, ja. Also, wir würden gerne den Jahresdurchschnitt 2004 ermitteln, damit wir keine aktuelle Statistik haben, weil die wirken immer unseriös. Ja, ja. Neues. Also wie oft habt ihr 2004 euren Hund geduscht, falls ihr ihn da schon hattet? Genau. Und wie hieß der Hund? Müsst ihr noch dazu schreiben? Ja. Weil Hundenamen meistens bescheuert sind. Findest du? Ja. Meine Cousine, ihr Hund heißt Shanks. Shanks. Shanks. Shanks. Shanks. Shanks. Shanks. Shanks. Shanks. Ja. Ich hatte mal in der Grundschule einen Kumpel, dem sein Hund hieß Fass. Fass. Da haben die so Leute sich immer Bierfass. Erschreckt. Nee, so. Ja, ja. Greif zu. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. War war sehr lustig. Fass. Den Befehl Fass kannte er aber gar nicht. Ja, sein Name. Kann er nicht? Ja, ist eigentlich ganz gut. Ja. Ich würde meinem Hund, glaube ich, einen normalen Namen geben. So. Fass. Ausrufezeichen. Nee, einfach Joachim. Oder ja, das ist gut. Ich dachte mir auch, also, das dachte ich immer, wenn ich einen neuen Hund habe, nenne ich ihn Stan, Kyle, Kenny oder Cartman. Oh. Wegen Simpsons. Ja, genau. Weil ich ein großer Simpsons-Fan bin. Ja. Ja, ja, das ist eigentlich auch eine gute Idee. So. Mhm. Ey, kennst du Simpsons? Mein Hund heißt Stan. Stan Simpson. Zwinker. Geiles, geiles Hund, oder? Das ist der Stanny. Stan, the dog. Ich hatte mal eine Katze, die hieß Nikita Khrushchev. Nikita Khrushchev? Ja. Witzig. Das war doch dieser Außenminister von der Sowjetunion. Nee, der war tatsächlich auch mal Präsident. Ja, ja, also. Nein, der war der Vorsitzende der KPD. Ja, aber... Wie ist die Präsident? Präsident? Nee, wahrscheinlich... Die ist ein Vorsitzender der... Ja, egal. Führer. Honecker nur weiter östlich irgendwie. Ja, ja. Aber, nee, weil war tatsächlich lustig, ja. Meine Schwester hat eine Katze, die heißt Lobo. Nee, Mosche. Mosche. Tatsächlich. Weil die Katze meiner Schwester heißt Sascha Lobo. Wer ist nein, Sascha Lobo. Kein Scheiß, Mann. Die Katze meiner Schwester heißt Lobo, um den Bogen zu Sascha Lobo zu tragen. Ja. Und die andere Katze heißt Mosche, benannt nach dem Außenminister aus den 90ern von Israel. Oh. Eigentlich bietet die Politik auch super, super Namen. Ja, ja. Also wenn ich nochmal eine Katze hätte, würde ich die Margot Honecker nennen. Also, A, wenn man sie ruft, natürlich, man ist ja per Du mit seinem Haustier einfach mal so, Margot! Die Stimme wird ja heller. Für auch. Sie immer noch Frau Honecker. Genau. Da kommt so eine kleine arrogante Katze rein, die ja auch aussieht wie von gestern, weil sie so arrogant reinkommt und dann so, für Sie immer noch Frau Honecker. Und legt sich die auf den Schoß. Und dann hast du Margot Honecker auf dem Schoß. War gut, ja. Ja, der eine von Rocket Beans, der hatte ein Meerschweinchen, das hieß Manfred von Richthofen. Wahnsinnsname für ein Meerschweinchen. Ja, ich finde auch, das zeigt auch so ein bisschen Respekt gegenüber seinem Haustier. Ja, wenn man ihm einfach einen richtigen Namen geben. Adelstitel. So ein, auch vielleicht auch, muss gar nicht historisch sein, sondern man kann sich auch einen aufhängen irgendwie. Ja, historisch ist schon cooler. Historisch ist cooler, ja. Und auch historisch so ein bisschen problematisch, so wie Nikita Khrushchev während dem Kalten Krieg. Problematisch. Ja, Adolf Hitler wäre ein guter Name für eine Katze. Weiß ich nicht. Das ist vielleicht schon, das ist dann wieder die Grenze. Würdest du jetzt auch nicht Josef nennen, zum Beispiel? Josef ist doch okay, Stalin halt. Ja, also. Man ruft sie ja immer nur beim Vornamen. Josef ist ein okayer Name. Ja, aber nur nicht. Josef Stalin, also wenn du jetzt zum Tierarzt gehst und bringst den Impfpass deiner Katze mit. Steht da echt Vor- und Nachname? Nee, da steht natürlich der Name, den du eingetragen hast. Aber bei Niki stand damals Nikita Khrushchev, also kurz Niki, weil wir waren ja auf Perdu, aber Nikita Khrushchev stand in dem Impfpass, weil der aus dem Scherz in der Familie entstanden ist und mein Vater das besonders lustig fand, obwohl die Katze eigentlich immer nur Niki hieß. Hast du das gecheckt damals? Nee, damals habe ich das nicht gecheckt. Mein Vater fand das halt lustig, aber ich habe diesen Namen in den Impfpass eingetragen und auch noch falsch geschrieben, weil Nikita Khrushchev muss man auch erstmal schreiben können. Ja, als kleiner Mann. Ja. Der kyrillischen Sprache auch nicht mächtig ist, obwohl da kein kyrillisches Satzzeichen notwendig ist, aber. Ja, das gibt es ja so immer die. Ja. Ja, aber das ist gar nicht dumm. Also, kann man machen. Wenn man Haustiere hat, dann sollte man auch. Ich fände ja auch Prominamen ganz schön. Also auch so neuere Prominamen. So Wilson Gonzales zum Beispiel. Für einen Papagei fände ich jetzt zum Beispiel passend. Ja, Jean-Paul Prün. Jean-Paul Prün. Der kleine Löwe Jean-Paul Prün. Ja, der Löwe. Ja. Olli Pocher. Oliver Pocher. Bei Olli Pocher sehe ich so einen kleinen Hund, der immer irgendwo gegenläuft. So einfach so einen leicht dummen Hund. Ja, der war mal erfolgreich vor 10 Jahren und dann halt irgendwie. Ja, irgendwie hat er das auch gecheckt. So. Ja. Und dann halt einfach so ein. Hatten ihn alle geil, als er ein kleiner Hund war. Und jetzt ist er irgendwie alt und keiner mag ihn mehr, aber er will noch gemacht werden. Ja, und dann so einen arroganten. So einen arroganten Papagei, der Mario heißt, so Mario Barth. Der einfach die ganze Zeit labert, aber du willst gar nichts mehr hören. So. Du willst schlafen, aber. Und als erstes bringst du diesen Papagei bei. Kennst du? Kennt ihr das? Kennst du? Weißt du, du hast einfach so einen Papagei, der Mario heißt. Und in seinem Papageienpass steht Mario Barth. In seinem Papageienimpfpass steht Mario Barth. Und der sitzt einfach nur in der Küche und sagt die ganze Zeit so: Kennst du? Ja, und dann irgendwann: Freundin! Ich glaube, den Papagei lege ich mir zu. Ja, aber du würdest ihn sehr schnell töten. Darf man das, seinen Papagei töten? Weil er, ich glaube, das ist Artenschutz, oder? Ja, aber wenn er zu sexistisch wird? Ein sexistischer Papagei. Ja? Also sexistischer Papagei, Mario Barth. Man darf ja Menschen oder Wesen nicht töten, die sexistisch sind, sondern man muss sie irgendwie anprangern. Anprangern, ja. Aber töten darfst du wahrscheinlich nicht. Ja. Wenn ich eine Katze hätte, die Mieze von Mia hieß, die würde ich töten. Das wäre die einzige Katze, die ich töten würde. Mieze von Mia. Oh, ich finde ja Mia geil. Also das eine Lied, Mein hungriges Herz, fand ich geil. Mehr kenne ich nicht von Mia. Mieze von Mia macht mir Angst. Ja. Kenne ich mich nicht aus mit Mieze von Mia. Die ist, glaube ich, einfach ein bisschen, also die ist eigentlich, vielleicht liegt das auch nur am Berliner Akzent, aber glaube ich gar nicht, sondern sie ist eigentlich Mario Barth in... in sexistisch. Nee, weiblich einfach. Sie hat ein sehr enges Weltbild. Okay, aber die gibt's doch auch nicht mehr seit 10 Jahren, oder? Mia? Weiß nicht, ich saß letztes Mal bei Volle Kanne, dem Morgenmagazin. Echt? Nach dem Morgenmagazin. Hey, immerhin, dann gibt's sie noch. Also wenn man bei Volle Kanne war. Übrigens, wie heißt denn die Volle Kanne? Oder Ingo Nomsen und Andrea Balchu. Wenn ihr uns hört, wir kommen gern vorbei zum Volle-Kanne-Frühstück. Vielleicht kommt Jean allein, weil das ist mir zu früh, glaube ich. Nee, das ist ja nach dem Morgenmagazin. Ja, ist immer noch früh, oder? Ist aber relativ spät. Wann fängt denn das an? 9. Ja, dann muss ich da in die Maske und so, dann Licht einstellen, den ganzen Scheiß. Wir müssen ja gar nicht eine Maske, weil wir haben ja nur einen Podcast. Ah, stimmt. Ja, aber wir wollen ja unsere Gesichter sehen. Nee, wir können uns ja... Aber da muss ich um 7 da sein. Und das ist viel zu früh. Es gibt 2 Dinge, die ich hasse. Das ist Winter und früh aufstehen. Okay. Also, ja, dann komme ich vorbei. Ingo, ich komme. Jean kommt. Im Sack. Der Prominente im Sack, wie damals bei Jürgen von der Lippe. Ich komme dann zu den Tagesthemen. Ulrich. Der Peter kommt zu den Tagesthemen. Ingo, Zamparoni. Achso, ja, noch ein Ingo, ja, stimmt. Wickert gibt's nicht mehr. Ist der tot? Ja, der macht noch Werbung für irgendwie Lotterie oder so, für Sportwetten. Aber er lebt noch. Ja, aber der macht keine Tagesthemen, Tagesschau und so. Macht okay. Hätte mich jetzt traurig gemacht. Ich glaube, Ingo Zamparoni und der eine Rot. Wie heißt dein Vornamen? Christian. Herr Rot. Herr Rot. TH. Das ist der Tagesthemenchef. Rot. Ich gucke selten Tagesthemen. Ich auch. Bin halt Tagesschau. Ich gucke nur Rocket Beans. Achso, okay. Womit wir die Kurve schlagen zu unserem Ende unseres ersten Podcasts. Ich schau mal auf die Uhr. Ja, wir haben tatsächlich über eine Stunde, vielleicht anderthalb sogar. Das Band voll gelabert. Quatsch. Tatsächlich. Dass wir nochmal Tschüss sagen können mit unseren beliebten YouTube-Stimmen. Ja, Mensch! Wow! Ihr habt bis hierhin durchgehalten. Wow, das finde ich toll. Das finde ich großartig. Danke, dass Sie alle zugehört haben. Es war uns eine sehr große Freude. Machen das YouTube-Stars? Ja, das machen wir so. Wir sind authentisch. Hey, kaufen Sie bei Norma. Ja, Sponsoren können sich gerne melden, haben wir auf dem Blog. Ingo über Podcast. Ingo mit Ingo, dem Iro. Ingo Nomsen. Ja, mit Ingo Mommsen. Nee, Frederik Mommsen, der Tatort-Kommissar. Mommsen heißt der auf jeden Fall. Das weiß ich doch nicht. Ich glaube, der heißt Ingo Mommsen und dann gibt es Ingo Nomsen. Ach, nächste Woche kommt die 1000. Folge Tatort. Nee, diesen Sonntag. Ja, sag ich doch. Also die ist gelaufen, bis wir die Scheiße hier hochgeladen haben. Ja. Wie war die 1000. Folge Tatort? Im nächsten Podcast, im nächsten... Schreibt eine E-Mail an ingozamparoni@tagesthemen.de. Wir schwimmen uns raus und Die Finger sind schon ganz schrumpelig. Wir müssen jetzt. Sogar die Zehen sind schrumpelig. Oh Gott, ich muss mich langsam abtrocknen. Vielleicht hören wir einfach nochmal den Rausschmeißer, unseren Tieresong. Tiere! Tiere! Tiere! Tiere! Tiere.